zu mir bist. Zwei wie wir. Zwei wie wir schlafen nie im Himmelbett. Zum Träumen reicht uns auch ein Brett. Oh Baby, weil du lieb zu mir bist. Zwei wie wir. Halle, Halle, fahr mit mir hinaus. Wir stellen das Radio an. Zu mir bist, zwei wie wir. Oh Baby, nur weil du lieb zu mir bist, zwei wie wir. Wie ein Zinnsoldat, so stieg ich vor dir stramm. Dann blas ich auch auf einem Kamm. Für dich allein stell ich die tollsten Dinge an. Ich wär gern dein treuer Diener. Und wenn du traurig bist, mach ich dir neuen Mut. Schneller als du glaubst, geht's dir dann wieder gut. Außer mir kenn sonst keinen, der das besser tut. Ich wär gern dein treuer Diener. Kann es sein, dass ein Mädchen wie du noch alleine ist? Kann es sein, hat ein Mädchen wie du noch niemals geküsst? Kann es sein, so ein Mädchen wie du, das hab ich vermisst? Darum sag ich dir immer wieder, oh, ich wär so gern dein treuer Diener. Und jeden Abend, wenn es langsam dunkel wird, dann komm ich und pass auf, dass dir auch nichts passiert. Das Beste wär, ich bleibe gleich für immer hier. Ich wär gern dein treuer Diener. Ich wär gern dein treuer Diener. Ich wär gern dein treuer Diener. Ich wär gern dein treuer Diener. Ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba dir fehlt. Verliebt heißt neu geboren sein, und du bist nie allein. Vergessen heißt verloren. Nur ist dein Feind. Verliebt heißt neu geboren sein, und du bist nie allein. Genauso geht es mir. Ob es für mich Chancen gibt, liegt ganz allein an dir. Ich habe voll auf Sieg gesetzt, dein Blick versprach mir viel. Allein die Liebe bringt mich an mein Ziel. Es gibt immer einen Sieger, einen, der das Spiel gewinnt. Auch wenn's um Liebe geht und sich um Mädchen dreht. Es gibt immer einen Sieger, für den dann das Glück beginnt, der so wie ich ein Herz für sich gewinnt. Nicht immer leid. Mehr als alles auf der Welt tausch ich gern für dich ein. Ich will nur nicht einer von vielen sein. Es gibt immer einen Sieger, einen, der das Spiel gewinnt. Auch wenn's um Liebe geht und sich um Mädchen dreht. Es gibt immer einen Sieger, für den dann das Glück beginnt, der so wie ich ein Herz für sich gewinnt. Es gibt immer einen Sieger, einen, der das Spiel gewinnt, auch wenn's um Liebe geht und sich um Mädchen dreht. Es gibt immer dann das Glück beginnt, der so wie ich

Ich erinnere mich gut, wie es begann. Ich erinnere mich gut, es war wie ein Roman. Schon im ersten Moment, als ich dich sah, wusste ich, dieses Mal ist die Liebe da. Nun sagst du Adieu, es gab einen Streit. Dabei weißt du genau, es tut mir leid. Nein, das ist nicht wahr, das kann nicht sein. Ohne dich bin ich so einsam und allein. Nein, nein, du darfst nicht gehen. Es ist so viel geschehen. Nein, nein, das darf nicht sein. Ich geb dich lieber frei. Hey, hey, hey, hey, hey. Ich erinnere mich gut, was wir ausgedacht. All die Pläne, die wir für uns gemacht. Ist alles, alles vorbei. Ist alles, alles vorbei. War denn alles für dich nur ein Spiel? Siehst du heute schon ein neues Ziel? Du hast gesagt, dass es nichts Schöneres gibt. Nur Liebe auf unserer Welt. Nur Liebe auf unserer Welt. Komm, vergiss, was geschehen. Denk nicht daran. Komm und fange nein, mit mir von vorne nein, an. Und bleibe, bleibe bei mir. Und bleibe, bleibe bei mir. Nein, nein, du darfst nicht gehen. Es ist so viel geschehen. Nein, nein, das darf nicht sein. Ich geb dich lieber frei. Gut, wie es begann, ich erinnere mich gut. Es war wie ein Roman. Ist alles, alles vorbei. Ist alles, alles vorbei. War denn alles für dich nur ein Spiel? Siehst du heute nein, schon nein, ein neues nein. Ziel? Ist alles, alles vorbei. Ist alles, alles vorbei. Nein, nein, du darfst nicht gehen. Es ist so viel geschehen. Nein, nein, das darf nicht sein. Ich geb dich niemals frei. Adler wär und du der Morgen, flöge ich zu dir. Der blaue Horizont wär mein Revier. Wenn ich ein Adler wär und du der Morgen, sorgte ich für dich, dass der junge Tag auch gut zu Ende ging. Wenn ich ein Adler wär, dann würd ich wachen, wenn du müde bist. Doch leider bin ich nur, wie ich bin. Du könntest Gefahren drohen, die du nicht sehen kannst. Wenn ich ein Löwe wär, dann würd ich sagen, verlass dich nur auf mich. Doch leider hab auch ich manchmal Angst. Und wär ich ein Delfin im Ozean und du ein kleines Schiff, dann könnte ich dich warnen vor jedem Riff. Ich wünsch mir manchmal schnell und klug genau wie ein Delfin. Doch leider bin ich nur, wie ich bin. Ja, ich möchte dir viel mehr helfen, wenn du ratlos bist. Aber mehr als meine Liebe hab ich nicht. Thank you. tausend kleine Sterne sehen dich jeden Abend schlafen gehen. Tausend kleine Sterne, die möchten dich so gerne glücklich sehen. Immerzu hält einer unter ihnen wacht, dass dich niemand kränkt und niemand traurig macht, dass sie er genau jede Nacht. Bevor du einschläfst, denk immer daran, dass du mir gehörst und dass du glücklich wirst, wie es nur irgendwie geht. Bevor du einschläfst, vergiss bitte nie, dass ein guter Stern über uns und unser Liebe steht. Ein guter Stern über uns und unser Liebe steht. Unter ihnen ist der kleine Stern, der Träume schenkt. Und da ist ein anderer, der so gut er kann, dein Schicksal lenkt. Durch dein kleines Fenster, da schaut ein dritter rein. Und er sagt dir leise, du wirst glücklich sein mit dem. Allein. Bevor du einschläfst, denk immer daran, dass du mir gehörst und dass du glücklich wirst, wie es nur irgendwie geht. Bevor du einschläfst, vergiss bitte nie, dass ein guter Stern über uns und unserer Liebe steht. Ein guter Stern über uns und unserer Liebe von ferne. Ich wüsste nur zu gerne, wie andere es machten. Verborgen als Veilchen leb ich in ihrer Nähe. Doch wenn ich sie sehe, warte ich noch ein Weilchen. Aber heute nein, ist mir's egal, denn ich warte nicht auf ein andermal. Ich nehm sie einfach in den Arm und sage ihr mit meinem Charme: Rosamunde, schenk mir dein Herz und sag ja. Rosamunde, frag doch nicht erst die Mama. Rosamunde, glaub mir auch, ich bin dir treu, denn zur Stunde Rosamunde ist mein Herz gerade noch frei. Zum Karneval nach Costa Rica, weil es sich dort herrlich feiern lässt. Wir fahren zum Karneval nach Costa Rica und feiern dort unser Hochzeitsfest. Wir singen Hi, Hi, Hi, wer liebt ist mit dabei. Wir singen Ho, Ho, Ho, so ist es nirgendwo. Wir singen Hey, Hey, Hey, ein dreifaches Ole. Dem Glück und dir und mir. Wir fahren zum Karneval nach Costa Rica. Dort hört die Nacht auch bei Tag nicht auf. Pack die Koffer, por favor. Du brauchst nicht viel, denn heiß ist dort die Nacht. dort zählt nur Amor, Amor. Beim Karneval wird an nichts anderes gedacht. Wenn wir dort zusammen sind, bis in den Morgendämmerschein, dann wird es ein Karneval fürs ganze Leben sein. Wir fahren zum Karneval nach Costa Rica, weil es sich dort herrlich feiern lässt. Wir fahren zum Karneval nach Costa Rica und feiern dort unser Hochzeitsfest. Wir singen Hi, Hi, Hi, wer liebt es mit dabei? Wir singen Ho, Ho, Ho, so ist es nirgendwo. Wir singen Hey, Hey, Hey, ein dreifaches Sole, dem Glück und dir und mir. Wir fahren zum Karneval nach Costa Rica, dort hört die Nacht auch bei Tag nicht auf. Wir fahren zum Karneval nach Costa Rica, dort hört die Nacht auch bei Tag nicht auf. Es feiert Karneval ganz Costa Rica und auf die Arbeit, da pfeift man drauf. Wir fahren zum Karneval nach Costa Rica, weil es sich dort herrlich feiern lässt. Wir fahren zum Karneval nach Costa Rica und feiern dort unser Hochzeitsfest. Auf meiner Ranch bin ich König, die laute Welt lobt mich wenig, denn alles Glück dieser Erde ist meine Ranch und die Pferde. Im fernen, weiten Westen nennt man wie Joe den Größten. Der Cowboy ist 2 Meter, er ist so zäh wie Leder, sein Liedchen kennt ein jeder. Auf meiner Ranch bin ich König, die laute Welt lobt mich wenig, denn alles Glück dieser Erde ist meine Ranch und die Pferde. Da liegt der Joe, ein Mädchen. Dort soll er Scherben werden, weil alle ihn verehren. Doch Joe liegt bei den Pferden. Auf meiner Ranch bin ich König, die laute Welt lockt mich wenig, denn alles Glück dieser Erde ist meine Ranch und die Pferde. mich amüsieren, mein Herz verlieren. Bei meinen Küssen wirst du wissen, dass Liebe gut tut, hab nur den Mut. Oh ja, ich kam schon lachen zur Welt, mein Leben war bisher nur Sonnenschein. Ich tu nur, was mir gefällt, am liebsten natürlich zu zweit. Kerzenschimmer spiel ich dir leise deine Lieblingslieder und die Zeit bleibt stehen. In die Romantik geht unsere Reise und gerade das ist wunderschön, weil wir uns dann im Flüsterton so viele Dinge sagen. Heute aber möchte ich mal etwas Neues wagen. Das ist einfach nicht genug für mich. Kaum bist du da, beginn ich zu denken, was werd ich Besonderes tun für dich. Doch glaube mir, was heute geschieht, hat's noch nie gegeben. Warte nur im Mondenschein, da wirst du was erleben. Hole, hole, hole, hole. Ich bring dir heute ein Ständchen, so wie die Welt noch Gaudi, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Leute, Seid ihr alle vollzählig? Ja! Gekämmt, gewaschen und gebürstet? Jawohl! Und habt ihr alle eure Blumensträuße? Ja! Na dann, nicht viel los! Alles Gute zum Geburtstag, alles Gute für dich, alles Liebe von ganzem Herzen wünschen wir dir feierlich. Alles Gute zum Geburtstag, trinken wir heut auf dein Glück. Lass die Gläser heller klingen, dieser Tag kommt nie zurück. So Fritzchen, nun du? Wir wünschen dir das Beste. Schöne erste Klasse, Fritzchen. Nanu, nanu, wen sehe ich denn da? Was hast du denn da im Mund, Mäxchen? Das ist doch nicht etwa die Geburtstagstorte? Mäxchen, denk an deine Linie. Dafür musst du jetzt singen. Mäxchen? Aber doch nicht mit vollem Mund, Mäxchen. Ah, unser Dickerchen. Aber Max... Und jetzt alle? Alles Gute zum Geburtstag, trinken wir heut auf dein Glück. Lasst uns tanzen, lasst uns singen, dieser Tag kommt nie zurück. Na Mäxchen, was würdest du denn zum Geburtstag schenken? 30 Rubel, einen Gummibär. Und einen Knallfrosch für Oma-Mama. Einen Käfer, der schön krabbeln kann. Einen Sack voll Paprika. Aber Mäxchen, sowas schenkt man doch nicht zum Geburtstag. Du nicht, aber ich. Von ganzem Herzen wünschen wir dir feierlich alles Gute zum Geburtstag. Trinken wir heute auf dein Glück. Lass die Gläser heller klingen. Dieser Tag kommt nie zurück. Alles Gute. Bogen kommt ein Pfeil geflogen, das ist Amor. Schuss und er trifft genau. Im nächsten Augenblick, da kommt das große Glück und für die zwei ist die Welt so himmelblau. Es war fast wie Zauberei, hat sie belohnt ihn für seine Liebesmühe. Seit 15 Jahren verheiratet. Ich war immer pünktlich und habe meine Arbeit getan. Nacht für Nacht. Und ich habe meinen Mund gehalten. Aber heute muss es raus. Hey Frau, ich brauch mehr Schlaf. Jeden Abend bin ich nach dem Fernsehen zu dir lieb. Und schaffe mich und tue meine Pflicht. Und wer da glaubt, dass ich dann nur eine ruhige Kugel schieb? Bei mir, da gibt es solche Sachen nicht. Ich bin ein Mann, der nicht nur spült und die Kartoffeln schält. Der nie auf Krank macht oder so, der sich noch richtig quält. Hey Marie, ich brauch mehr Schlaf. Hey Marie, ich brauch mehr Schlaf. Ich hab die Nase voll von diesem blöden Leistungszwang. Und Kinder hab ich reichlich hier zu Haus. Ich sage doch, nun lass Marie, der Abend ist noch lang. Da zieht sich dieses Weib schon wieder aus. Grad darum hat sich meine Frau bestimmt auch so verkühlt. Weshalb sie dauernd niest und mir die Steppdecke zerwühlt. Hey Marie, ich brauch mehr Schlaf. Hey Marie, ich brauch mehr Schlaf. Da kommt es ab und an mal vor, dass man die Segel streicht. Denn gerade so ein Mann wie ich, der hat's nicht immer leicht. Ich brauche mal ne Kur, sonst komm ich völlig auf den Hund. Denn viel zu lange leben wir schon von der Hand in den Mund. Hey. Hey. Hey. Marie, ich brauch mehr Schlaf. Wer Sorgen hat, so viel wie ich, der trinkt doch mal ein Bier und kommt am Abend spät nach Haus. Und dann kommst du und willst zuerst die Pflicht und dann die Kür. Und deshalb ist bei mir der Ofen aus. Ich hab dir als Ersatz den jungen Kumpel herbestellt. Der nie auf Krank macht oder so, der sich noch richtig quält. Hey Marie, ich brauch mehr Schlaf. Hey Marie, ich brauch mehr Schlaf. Hey Marie, ich brauch mehr Schlaf. Bye. Was ist das für eine Band, die in meinen Ohren dröhnt? Warum ist mein Kopf so schwer, wie komm ich hierher? Die Party ist aus, komm, komm, du steh auf. Nimm deine Schuhe, wir müssen nach Haus. Hey, mach doch mal einer Licht, ich find meine Jacke nicht. Ich blick im Moment nicht durch, doch so viel ist klar. Die Party ist aus. Die Party ist aus. Komm, komm, du steh auf. Komm, komm, du steh auf. Und trink dein Glas leer. Wir müssen nach Haus. Wir müssen nach Haus. Was war das für eine Nacht? Hab ich nur durchgemacht. Wie kommt dieser komische Ring hier an meine Hand? Die Party ist aus. Die Party ist aus. Komm, komm, du steh auf. Komm, komm, du steh auf. Mir reicht es jetzt hier. Wir müssen nach Haus. Wir müssen nach Haus. Nun weiß ich es ganz genau. Warst wieder ganz schön blau und hast diesem komischen Kerl die Braut ausgespannt. Die Party ist aus. Die Party ist aus. Komm, komm, du steh auf. Komm, komm, du steh auf. Es ist wohl besser, wir gehen nach Haus. Wir gehen nach Haus. Ich glaube, mein Goldfisch pfeift, sagt, warum die Frau so keift. Was redet sie da, sie wär meine Schwiegermama. Die Party ist aus, komm, komm, du steh auf. Es ist wohl besser, ich halt mich da raus. Danke, das Fest war schön, doch nun lass uns lieber gehen. Ich hab das Gefühl, hier werd ich heute nicht mehr alt. Die Party ist aus. Die Party ist aus. Komm, komm, du steh auf. Komm, komm, du steh auf. Nimm deine Schuhe, wir müssen nach Haus. Wir müssen nach Haus. Deine Schuhe, wir müssen nach Haus.